الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد, wir machen inshallah weiter mit dem 93. Fajr-Unterricht von das Buch Jam' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir fangen heute an mit dem 23. Hadith. An Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam At-tahur shatrul iman والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Also von Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Reinheit ist die Hälfte des Imans und Alhamdulillah füllt die Waage und Subhanallah walhamdulillah füllen, was zwischen den Himmel und Erde ist. Und das Gebet ist Licht. Und Sadaqa, Spende, ist ein Beweis. Und Geduld ist ein Leuchten. Und Al-Quran ist ein Argument. Entweder für dich oder gegen dich. Alle Menschen gehen. So ist einer, der sich selber verkauft und so sich freikauft oder ins Verderben stürzt. Überliefert bei Muslim. Dieser Ibn Rajab rahimahullah sagt, dieser Hadith überlieferte Muslim von der Überlieferung von Yahya ibn Abi Kathir, dass Zayd ibn Salam ihm erzählte, von Abi Malik al-Ash'ari, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und dann nannte er den Hadith. Das ist die volle Überlieferungskette. Und in den meisten Versionen von Muslim ist in den Hadith was-sabru diya', und in anderen, in manchen ist was-siyamu diya'. Yani in manchen Versionen von Muslim gibt es, die Geduld ist ein Leuchten, und in anderen ist das Fasten ist ein Leuchten. Okay? Jedoch, es gibt aber eine Meinung oder eine Uneinigkeit darüber, ob Yahya ibn Abi Kathir von Zayd ibn Salam gehört hat. So hat Yahya ibn Ma'in dies verneint, ja, oder kritisiert oder abgelehnt. Jedoch hat das Imam Ahmad bestätigt und in dieser Überlieferung sagt Yahya ibn Abi Kathir eindeutig wortwörtlich, dass er von ihm gehört hat. Okay? Und dieser Hadith überlieferte An-Nasa'i und Ibn Majah von der Überlieferung von Muawiyah ibn Salam, von seinem Bruder Zayd ibn Salam, von seinem Großvater Abi Salam, von Abdurrahman ibn Ghanam, von Abi Malik. So ist in dieser Überlieferungskette Abdurrahman ibn Ghanam. Okay? Und diese Überlieferung haben manche Hufad, Mehrzahl von Hafidiani, überwogen. Und sie sagten, oder einer sagte von denen, Muawiyah ibn Salam ist wissender über den Hadith seines Bruders Zayd als Yahya ibn Abi Kathir. Okay, das ist jetzt ein bisschen Hadith-Wissenschaft. Und er sagt dies, dass er von Abdurrahman ibn Ghanam, von Abi Malik, von einer anderen Überlieferungskette überliefert hat. Und somit ist die Überlieferung vom Muslim unterbrochen. Okay? Und den Hadith von Muawiyah, einiges vom Widerspruch von Hadith von Yahya ibn Abi Kathir. Denn das Wortlaut seines Hadithes bei Ibn Majah ist, das Wudu yani, ordentlich zu machen, ist Isbaghul Wudu, ist die Hälfte des Imans und Alhamdulillah füllt die Waage und Tasbih und Takbir füllen, was zwischen Himmel und Erde ist, und Gebet ist Licht und Zakat ist ein Beweis und Geduld ist ein Leuchten und der Koran ist ein Argument entweder für dich oder gegen dich. Und alle Menschen gehen, so gibt es einen, der sich selbst verkauft und freikauft oder ins Verderben stürzt. Und der Tirmidhi überlieferte Hadith Yahya ibn Abi Kathir, welcher Muslim überlieferte. So ist der Wortlaut seines Hadithes, yani bei Tirmidhi, Wudu ist die Hälfte des Imans, statt die Reinheit al-Wudu. Okay? Und der Rest ist genau wie der Hadith von Muslim, welcher Imam Ahmad und Tirmidhi von Hadith von einem Mann von Bani Salim überlieferte, dass er sagte, der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zählte diese Sachen uns auf in seine Hände oder in einer Hand von ihnen. At-Tasbih ist die Hälfte der Waage. Walhamdulillah füllt es. Und Takbir füllt was zwischen Himmel und Erde. Und Fasten ist die Hälfte des Geduldes. Und die Reinheit ist die Hälfte des Imans. Okay, das ist jetzt die Überlieferungen in allen oder in mehreren Ahadith-Büchern. Okay. Und seine Aussage sallallahu alaihi wasallam, At-Tahuru Shatrul Iman, die Reinheit ist die Hälfte des Imans. Einige von ihnen, yani von den Gelehrten, deuteten die Reinheit hier mit das Unterlassen der Sünden. Okay, wie in der Aussage des Erhabenen, innahum unasun yatataharun, akhriju ala lutin min qaryatikum, innahum unasun yatataharun, au yatataharun. Ja, sie sind Leute, die sich was reinhalten, yani von den Schirk und Sünden. Und seine Aussage, subhanahu wa ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, und deine Kleidung, so reinige sie. Und seine Aussage, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, Allah liebt die Reuenden und liebt die Reinenden. Und er sagte, oder diejenigen, die das sagten, sagen, Iman hat zwei Arten, فَعَلٌ وَتَرْك. Iman hat zwei Arten, tun und unterlassen. Okay? Eine Tat und eine Unterlassung. So ist die Hälfte davon das Tun der Pflichten. Und die andere Hälfte das Unterlassen der Verbote. Und das ist die Bereinigung der Seele durch die Unterlassung der Sünden. Und diese Aussage ist möglich. Wäre nicht in der Überlieferung, oder wäre die Überlieferung nicht, oder gäbe es die Überlieferung nicht, Al-Wadu'u Shatrul Iman. Diese Überlieferung jedoch lehnt diese Deutung, oder weist diese Deutung zurück, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in der anderen Überlieferung, Al-Wudu ist die Hälfte des Imans. Yani, kurz gesagt, es gibt Gelehrte, die sagen, die Reinheit in diesem Hadith ist damit gemeint, dass man die Sünden unterlässt. Ibn Rajab antwortet, sagt, das ist möglich, jedoch gibt es eine andere Überlieferung, die diese Deutung zurückfasst, weil in der anderen Überlieferung ist klar und deutlich von Al-Wudu die Rede. Okay? Und auch die andere Überlieferung von der ordentlichen Wudu machen. Okay? Und ebenso ist Bedenken darin von der Seite der Bedeutung. Denn viele der Taten reinigen die Seele von den vorigen Sünden, wie das Gebet. So, wie können sie nicht unter den Namen der Reinheit fallen? Yani er sagt, wenn manche sagen, dass es nur die Unterlassung der Sünden ist, er sagt, das stimmt nicht, weil viele gute Sachen und viele Befehle, die man ausführt, die reinigen genauso die Seele. Okay? Und wenn die Taten oder einige davon unter dem Namen der Reinheit fallen, dann kann es nicht sein, dass nur die Unterlassung der Sünden die Hälfte des Imans ist. Und das Richtige, worauf die meisten sind, ist, dass das, was mit der Reinheit hier gemeint ist, ist die Reinheit oder die Bereinigung mit dem Wasser von den Najas, von den Ihdath. Yani, ihr versteht schon, was ich meine. Und genauso fing Muslim an mit seiner Überlieferung in den Kapitel des Wudu. Oder Kapiteln des Wudu. Ja, yani Muslim verstand das genauso, dass damit nicht die seelische Reinigung gemeint ist, sagen wir es einmal so, sondern die tatsächliche Reinigung mit dem Wasser, weil er überlieferte diesen Hadith unter den Kapitel von Wudu. Okay, und ebenso An-Nasai und Ibn Majah und andere. Und somit sind die Menschen uneinig über die Bedeutung, ob die Reinheit mit dem Wasser die Hälfte des Imans ist oder nicht. So gibt es von ihnen welche, die sagen, dass mit der Hälfte ist ein Teil gemeint. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Reinheit ist die Hälfte des Imans. So sagen sie, mit Al-Shatr, yani die Hälfte ist hier ein Teil davon gemeint und nicht genau die Hälfte. So ist die Reinheit ein Teil von dem Iman. Und das ist sehr schwach. Weil die Hälfte, Ashatr, wird in der arabischen Sprache verwendet für die Hälfte, für ein Nusf. Und weil in den Hadith von dem Mann, von Salim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht Shatr gesagt, sondern hat gesagt Nisful Iman. Abtahuru Nisful Iman. So wurde beide Bedeutungen der Hälfte, des Wortes der Hälfte, überliefert. Ashatr, ja, und die Hälfte, und wie bereits erwähnt. Und von ihnen, ja, von den Gelehrten, gibt es welche, die sagen, die Bedeutung ist, dass die Reinheit, die das Lohn von Wudu vervielfacht, zu der bis zum Hälfte der Belohnung für den Iman. Jedoch, ohne dass es geschwächt wurde. Okay, ohne dass diese Aussage für schwach erklärt wurde. Und dann sagt Ibn Rajab, und darin ist auch Bedenken. Okay? Und von ihnen sind welche, die sagen, der Iman verbüßt alle großen Sünden. Und Al-Wudu verbüßt die kleinen Sünden. So ist das dann die Hälfte des Imans. Und mit dieser Bedeutung, somit wäre dann die Reinheit die Hälfte des Imans in Wudu'ian. Weil Al-Iman, wenn man gläubig wird, dann werden alle Sünden verbüßt, gelöscht. Ja? Und somit verbüßt der Iman die großen Sünden. Und Al-Wudu verbüßt die kleinen Sünden, somit wäre das dann die Hälfte des Imans. Und dies wird zurückgewiesen, sagt Ibn Rajab, von den Hadith, man asa'a fil Islami, ukhidha bima amila fil Jahiliyyah. Er sagt, dies wird zurückgewiesen vom Vers, von den Hadith, von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, wer schlecht macht in den Islam, dann wird mit ihm auch abgerechnet nach seinen Taten in der Jahiliyyah. Und den Hadith haben wir bereits erwähnt. Von ihnen sind auch welche, die sagten, Al-Wudu verbüßt die Sünden mit dem Iman. So wurde es zu der Hälfte des Imans. Und dies ist schwach, sagt Ibn Rajab. Und von ihnen gibt es welche, die sagen, das Gemeinte mit dem Iman hier ist das Gebet. wie in der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, und Allah würde nicht euer Iman verloren gehen lassen. Und hier ist gemeint das Gebet zu Baytul Maqdis. Als Allah azza wa jalla sagt, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا أَيْنَمَا تَكُونُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ لِئَلَّا سبحان الله لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. Allah Azza wa Jalla, als er diese Verse hinabgesandet hat, wo Allah Azza wa Jalla, ihr wisst, die Qibla war zuerst nach Baytul Maqdis, nach Al-Quds. Und dann hat Allah Azza wa Jalla die Qibla umgestellt. Und dann hat Allah Azza wa Jalla gesagt, was? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Das heißt, Allah würde nicht euer Iman verloren gehen, yani eure vorigen Gebet zu was? So, Baytul Maqdis würde Allah Azza wa Jalla nicht verloren gehen lassen. Yani das zählt genauso. Okay? So, nach dieser Bedeutung, diese Ayah nahmen dann einige Mufassirin und sagten, Iman bedeutet hier das Gebet. So ist das Gebet die Hälfte des, die Hälfte, und Al-Wudu ist die Hälfte. So, wenn das Gemeinte mit dem Iman das Gebet, wenn das Gebet das Gemeinte ist mit dem Iman, so wird das Gebet ohne, nicht angenommen, außer mit Reinheit. So wurde die Reinheit die Hälfte des Imans nach dieser Bedeutung. Diese Deutung wird berichtet von Muhammad bin Nasr al-Maruzi in seinem Buch As-Salah, von Ishaq ibn Rahawiyah, von Yahya ibn Adam, und dass er sagte über die Bedeutung ihrer Aussage, ich weiß nicht, was die Hälfte des Wissens ist. Er sagte, er weiß es besser und ich weiß nicht, so ist, ich weiß es und ich weiß nicht, so ist das eine, so ist eine davon, was die Hälfte des, des anderen. Das heißt, Ibn Rajab sagt weiter, alles unter allem fallen zwei Arten. So ist, alles kann zwei Hälften haben, ja. So ist die eine davon die Hälfte von dem anderen. Und egal, ob die zwei Arten, die Zahl von den zwei Arten gleich sind oder einer mehr als den anderen, so gibt es immer eine Hälfte. Okay? Und darauf weist der Hadith, das Gebet, der Hadith al-Qudsi von Allah Azza wa Jalla, wo Allah Azza wa Jalla sagt, ich habe das Gebet geteilt zwischen mir und meinem Dienern zu zwei Hälften. Okay? Und das bedeutet, hier ist gemeint, das Lesen im Gebet, und deswegen wurde das gedeutet mit Al-Fatiha. Das heißt, wenn ihr Al-Fatiha liest, so hat Allah Azza wa Jal, wenn ihr sie liest, das eine ist Erzählung über Allah Azza wa Jal und die zweite Hälfte ist was? Dua. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka Na'bu, hier, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Das ist alles Erzählung über Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka Na'budu, wa Iyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Das ist die zweite Hälfte und das ist eigentlich ein Dua. So sagte Allah Azza wa Jal, ich teilte das Gebet, yani das Lesen von Al-Fatiha zwischen mir und mein Abd. Okay? So, ist die Ibada das Recht des Herrn und die Frage das Recht des Dieners. Und das Fragen das Recht des Dieners. Und hier ist nicht jemand, dass genau die Hälfte Allah Azza wa Jalla geteilt hat, sondern er hat sie geteilt, egal ob das jetzt geteilt ist, genau zur Hälfte oder nicht, so ist das auch dann geteilt. Und dies nannte auch Al-Khattabi oder berichtete auch Al-Khattabi, und er argumentierte mit der Aussage der Araber, nisfu sanati safar wa nisfuha hadar. Das heißt, das halbe Jahr ist Reise und das halbe Jahr und die andere Hälfte ist yani niederlassen. Das heißt aber nicht, dass man genau die Hälfte reist und genau, aber das ist yani eine Unterteilung, die muss nicht genau die exakte Hälfte sein. Okay? Und Shuraih sagt, als ihm gesagt wurde, wie bist du aufgestanden, wie ist dein Morgen? Er sagte, ich bin aufgestanden und die Hälfte der Menschen sind wütend über mich. Er meint damit, dass die Menschen, weil Shuraih war ein Richter, die Menschen sind zwischen entweder ein Recht für ihn oder gegen ihn. So diejenigen, die gegen ihn er gerichtet hat, sind über ihn wütend. Aber es bedeutet nicht, dass was das genau die Hälfte ist. Auf jeden Fall. Und von dieser Bedeutung ist der Hadith von Abi Huraira al-Marfu' über die Pflichten, dass sie das halbe Wissen sind, überliefert bei Ibn Majah. Denn die Urteile für die Straffähigen, okay, sind zwei Arten. Eine Art, die mit dem Leben zusammenhängt, und eine Art, die hängt mit dem, was nach dem Tod passiert. Und das sind die Pflichten. Und Ibn Mas'ud sagte, Al-Fara'idu thuluthul ilm. Die Pflichten sind das Drittel des Wissens. So einmal wurde Hälfte genannt, einmal wurde Drittel genannt. Auf jeden Fall, was man von diesem Hadith nimmt, welche Abu Dawud und Ibn Majah überlieferten von Hadith von Abdullah ibn Amr, marfu'an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Wissen ist drei. Und was danach, was sonst als dies ist, so ist das eine Güte. Oder etwas, yani Übriges. Ayatul Muhkama, ein eindeutigen Vers. Oder stehende oder bestehende Sunna. Oder gerechte Pflicht. Okay? Das ist das Wissen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Und es wurde vom Mujahid überliefert, dass er sagte, dass, wenn man Mundausspülung, yani, und ist den Schach, dass man Wasser in die Nase gibt, ist die Hälfte des Wudu'es, obwohl es nicht genau die Hälfte ist. Und vielleicht meinte er, dass Wudu in zwei Teilen geteilt wird. Ein Teil, das im Koran genannt wird, und ein Teil, das von der Sunna genommen wird. Und das ist Mundausspülung und Naseausspülung. Okay? Oder vielleicht meinte er, dass das Mundausspülen und Naseausspülen den Inneren des Körpers reinigen und das andere und die anderen Rituale des Wudus die äußeren Körperteile reinigen. So sind sie dann zwei Hälften, auch wenn sie nicht genau nach dieser Bedeutung zwei Hälften und nicht genau, auch wenn sie nicht genau die gleiche Anzahl haben. Und davon ist die Aussage von Ibn Mas'ud, As-Sabru nisful Iman wal yaqinul Imanu kullu. Die Geduld, Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, die Geduld ist die Hälfte des Imans. Und die Gewissheit über Allah subhanahu wa ta'ala, oder Sicherheit über Allah subhanahu wa ta'ala, ist der gesamte Iman. Und es kam von der Überlieferung von Yazid al-Raqashi, von Anas marfu'an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Iman ist in zwei Teilen oder zwei Hälften. Ein Teil in Geduld und ein Teil in der Dankbarkeit. So, als der Iman, so da der Iman das Tun der Pflichten und Unterlassen der Verbote umfasst und all dies nur mit der Geduld erlangt werden kann, so war die Geduld die Hälfte des Imans. So genauso sagt man über den Wudu, dass es die Hälfte des Gebetes ist. Und genauso ist das Gebet oder verbüßt das Gebet die Sünden und die Vergehen mit der Bedingung, dass man sein Wudu auf die beste Art und Weise macht. So wurde die Hälfte des Gebetes, so wurde der Wudu zur Hälfte des Gebetes nach dieser Bedeutung und nicht nach der Bedeutung der Anzahl. Wie in Sahih Muslim von Uthman radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, kein Mu'min Muslim reinigt sich und vollendet seine Reinheit, welche über ihm geschrieben ist, und dann betet diese fünf Gebete, außer dass sie eine Buße für ihn sind, für das, was dazwischen fällt. yani zwischen die Gebete passiert. Und in einer anderen Überlieferung, wer seinen Wudu vollendet, wie Allah ihm befohlen hat, so sind die Pflichtgebeten oder vorgeschriebenen Gebeten eine Buße für das, was zwischen ihnen passiert. Und ebenso ist das Gebet der Schlüssel zu Jannah. Und Al-Wudu ist der Schlüssel zum Gebet. Wie Imam Ahmad und Tirmidhi von Hadith von Jabir Marfu'an überlieferten. Und alles und beide, das Gebet und der Wudu, erfordern die Öffnung der Toren von Jannah. Wie in Sahih Muslim von Uqba ibn Amr, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte sagen, kein Muslim macht Wudu und macht sein Wudu schön. Und dann steht er auf und betet zwei Raka'a mit einem wachsamen Herz und Gesicht, außer dass Al-Jannah für ihn verpflichtend ist. Okay, und von Uqba, von Umar, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, keiner von euch, oder kein einziger von euch macht Wudu und macht den Wudu auf seine beste Art und Weise. Und dann sagte er, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluh, außer, dass für ihm alle 8 Toren der Jannah geöffnet werden, er tretet ein, von welcher er will. Und in der Sahihain von Ubada, radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der, ashadu an la ilaha illallah, وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق sagt, wer das alles sagt, yani wer sagt أشهد أن لا إله إلا الله, das versteht ihr, وأن محمدا عبده ورسوله, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, und das عيسى عبد الله, das versteht ihr, und der Sohn seiner Dienerin und sein Wort, welches er zu Maryam gab, und eine Seele von ihm ist, und das Jannah Haq ist und Nar Haq ist, wer das alles sagt, den lässt Allah in Jannah eintreten, von welchem Tor des Jannah, von welchen der 8 Toren des Jannah er auch immer will. So, wenn der Wudu neben die 2 Bezeugnisse, Shahadatain, die Eröffnung der Toren des Jannahs erfordert, so wird der Wudu die Hälfte des Imans. Okay? Der Iman, die Hälfte des Imans an Allah und seinen Gesandten nach dieser Bedeutung. Und ebenso ist der Wudu von den Eigenschaften der, von den geheimen Eigenschaften des Imans, weil das sieht ja keiner, was du machst. Welche? Auf welcher keiner beharrt, außer ein Mu'min, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Keiner achtet auf sein Wudu, außer ein Mu'min. Wie ein Hadith von Thauban und andere von Nabi sallallahu alaihi wasallam, das sagte, لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Keiner achtet oder bewahrt sein Wudu, außer ein Mu'min. Bewahren bedeutet nicht, dass er es hält, sondern dass er es auf die beste Art und Weise macht. Und der Ghusl, ja, Ganzkörperwaschung vor Al-Janaba, bei Schlaf, okay, oder was dazu gehört, darüber wurde oder ist gekommen, dass es von der Amana ist, dass man die Amana auf die beste Art und Weise weitergibt, yani bewahrt. Wie Al-Uqayli von Hadith von Abu Darda radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam überlieferte, dass er sagte, 5 Sachen. Wer damit kommt, mit dem Iman, der tretet in Jannah ein. Wer auf die 5 Gebete achtet, mit einer guten Seele, yani beruhigt, ja, mit einer, yani nicht genervt, sondern mit einer reinen Seele, mit einer erfreuten Seele, ja. Und diese 5 Gebete mit ihren Wudu und ihren Ruku' und ihren Sujud und ihren Zeiten. Und der Zakat von seinem Geld gibt, auch mit guter Seele oder mit Freude. Er sagte, und er hatte gesagt, bei Allah, niemand macht dies außer ein Mu'min. Und wer Ramadan fastet und Hajj zum Haus macht, wer dafür einen Weg findet und die Amana wieder zurückgibt. Sie sagten, ja Abu Dharr, und was ist die Amana zu geben? Er sagte, Al-Ghuslu min al-Janaba. الغسل من الجنابة الغسل von der Janaba. Denn Allah vertraut Ibn Adam nichts von seinen Dien außer dies. Okay? Wir hören inshallah hier auf. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan.